Dr. Josef Maria Stachelmann, Dozent für Geschichte an der Universität Hamburg, müht sich mit seiner längst überfälligen Habilitation ab, als sich sein ehemaliger Kommilitone Ossi Winter, inzwischen Kriminalkommissar, bei ihm meldet und ihn um Hilfe bittet. Wer hat die Frau und zwei Kinder des angesehenen Hamburger Maklers Maximilian Holler umgebracht? Wenige Tage später wird Ulrike Kreimeier, Kriminalkommissarin der Mordkommission Hamburg, Opfer eines Mordanschlags. Das nächste Opfer ist der frühere Immobilienhändler Norbert Enheim, der 1976 seine Firma an Holler verkauft hat. Stachelmann ahnt, dass das Motiv für die Morde in der Vergangenheit liegt. Der alte Holler war vor 1945 bei der Gestapo in Hamburg. Stachelmann reist nach Berlin, um im Bundesarchiv zu recherchieren. In der S-Bahn glaubt er sich von einem alten Mann verfolgt. Geh in dein Zimmer, Leopold. Als führe ich auf einem Gleis. Immer derselbe Weg. Immer in die Adlerstraße. Ich verstehe nicht. Woche für Woche stehe ich vor dem Haus mit der Nummer 17. Sie kriegen gutes deutsches Geld dafür. Hier hat es angefangen. Lange vor der Nacht im November 38. Warum nehmen Sie uns alles weg? Seien Sie froh, dass wir das Haus nicht einfach beschlagnahmen. Zwei Herren kamen zu uns. Wir bezahlen etwas, was wir auch umsonst bekommen können. Der eine trug eine schwarze Uniform, der andere einen Ledermantel. Wir sind großzügig. Der mit dem Ledermantel war erst freundlich. Dann ist er in mein Zimmer. Schön. Er ist zum Fenster und hat rausgeschaut. Schön, sehr schön. Dann ist er zurück zur Tür. Ein Maybach. Rot. Aus Blech. Mein Spielzeugauto. Er hat es einfach zertreten. Mann ohne Makel. Hörspiel nach dem Roman von Christian von Dittfurt. Bearbeitung Norbert Schäffer. Musik Mario Schneider und Cornelius Renz. Zweiter Teil. Fangen wir an. Wer will was sagen? Also ich wie immer. Wir haben zwei Fälle, Holler und Enheim. Und dann Ulrike Kreimeier, eine Kollegin, die überfahren wurde. In den Fällen Holler und Enheim tappen wir im Dunkeln. Bei Enheim haben wir einen wackeligen Zeugen. Und ein Phantombild. Es handelt sich um einen alten Mann, weiße Haare, halblang, hat ein graues Jackett getragen. Was ist mit den Maklern, die an Holler verkauft haben? Bis auf Bugatte und Ammann haben wir mit allen geredet. Mordkommission Hamburg, Taut? Für dich. Winter? Ich bin's, Josef. Guten Tag. Jemand hat versucht, mich umzubringen. Was? Bahnhof Friedrichstraße in Berlin. Jemand hat mich aufs Gleis gestoßen. Du nimmst mich auf den Arm. Nein, du Idiot. Ich liege in der Charité mit Prellungen und einer Beule im Gesicht. Und du bist sicher, es war kein Versehen? Es hat mich jemand mit der Hand gestoßen. So fest, dass ich vor die S-Bahn gestürzt bin. Und die Kollegen in Berlin sind dir noch nicht auf die Pelle gerückt? Hier war niemand. Gib mir mal deine Zimmernummer. Weiß ich jetzt nicht. Ich gucke nach und rufe dich wieder an. Du machst vielleicht Sachen. Tschüss. Wie geht's uns denn heute? Wie es uns geht, weiß ich nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Na, schon wieder auf den Beinen, Herr Stachelmann? Wie sieht's aus? Sie sind kerngesund, soweit ich das sehe. Ich habe eine Arthritis. Das gehört nicht in unser Fachgebiet. Abgesehen von ein paar Prellungen und der schicken Beule an der Stirn ist nichts passiert. Und immerhin sind Sie schon so gesund, dass Sie Besucher empfangen wollen. Ich habe keinen Besuch bekommen. Weil ich ihn weggeschickt habe. Das geschah auf meine Anweisung. Wen weggeschickt? Na, Ihren Vater. Aber er kommt bestimmt wieder, das hat er auch gesagt. Er ist so ein verständnisvoller Mann. Woher weiß mein Vater? Wie sah er denn aus, mein Vater? Herr Stachelmann, 2 bis 3 Tage möchte ich Sie noch hier behalten. Nur zur Beobachtung. Wie sah er aus? Er trug ein graues Jackett, ein bisschen altmodisch, wie das bei alten Leuten so ist. Weiße Haare und... Ach ja, er kommt wohl gerade aus dem Urlaub. Ja? Winter, Ich habe die Kollegen in Berlin angerufen. Die können mit der Sache nichts anfangen. Du hast niemanden gesehen, der dich gestoßen hat? Nein, ich habe niemanden gesehen. Na, dann kann man nichts machen. Pass auf dich auf. Er hält mich für verrückt. Und vielleicht hat er sogar recht. Warum sollte mich einer vor den Zug stoßen? Es gibt dafür keinen Grund. Doch. Es war kein Rempler. Es war ein Stoß in meinen Rücken aus einer flachen Hand. Gezielt, tacht und schnell. Hat er mich verwechselt? Nein. Man wird nur vor den Zug gestoßen von einem, der das will und dafür einen Grund hat. Diesen Grund muss ich finden. Er spricht dafür, dass es ihn jetzt nicht mehr gibt. Nochmal, draußen läuft einer rum, der dich töten will. Bahnhof Friedrichstraße war ideal. Und die Charité hier auch. Die kommen und gehen jede Menge Leute, wie dieser Mann, der sich für deinen Vater ausgegeben hat. Wenn du also überleben willst, Stachelmann, musst du hier raus. Und zwar so schnell wie möglich. Bis noch heute Nacht. Spreche ich mit Herrn Prugate? Otto Prugate? Und mit wem spreche ich? Kommissar Winter, Mordkommission. Sind Sie noch dran? Was habe ich mit der Mordkommission zu tun? Darf ich Sie besuchen? Nur wenn Sie mir sagen, um was es geht. Sie kennen Herrn Holler? Die Sau. Warum ist Holler eine Sau? Weil er mich übers Ohr gehauen hat. Wie? Er hat mir meine Firma abgekauft und dann die Hand aufgemacht. Was heißt das? Das heißt, dass er Geld gefordert hat. Wegen was? Wegen angeblicher Mängel. Was für Mängel? Er hatte an der Kundenkartei rumzumeckern. Und was meckerte er? Dass sie nichts taugt. Waren die Daten veraltet? Ich habe immer Wert darauf gelegt, die Kartei in Schuss zu halten. Dann hatte Herr Holler also keinen Grund, etwas zurückzufordern? Nicht den geringsten. Aber er hat es getan. Und Sie haben gezahlt? Er hat mir mit Gericht gedroht. Auf gut Deutsch, er hat mich erpresst. Mit dem Gericht kann man keinen erpressen. Es ging allein um die Kartei? Nicht ganz. Er hat auch den Zustand des Hauses bemängelt, das ich ihm verkauft habe. Das war altbaufällig, aber das hatte ich ihm vorher gesagt. Das ist mir egal, hat er damals gesagt. Ich will sowieso was Neues bauen. Und nach einem halben Jahr ist ihm wieder eingefallen, dass das Haus baufällig ist. Genau so war's. Und er hat abgestritten, dass es ihm vor dem Kauf egal war? Wie wollen Sie das denn beweisen, Herr Prugate? Das hat er gesagt, ich erinnere mich genau. Vor Gericht gilt nur der Vertrag, da steht nichts drin von einer Ruine. Und dann hat er gelacht. Kreditkarte, Handy, alles dabei? Die Luft ist rein. Die Tür zum Schwesternzimmer angelehnt. Am Ende des Flurs der Aufzug und das Treppenhaus. Tief durchatmen, Stachelmann, und dann nichts wie los. Aber langsam. Bloß nicht rennen. So ein Mist. Weiße Haare, graues Jackett. Und in einer Minute weiß er, dass ich nicht auf meinem Zimmer bin. Los, Stachelmann, heb deinen Hintern, wenn du ihn retten willst. Und dann ab zum Notausgang. Was haben Sie gesagt? Ich suche Herrn Goldblum. Den Vornamen kenne ich leider nicht. Er ist inzwischen alt. So wie ich. Goldblum ist ja kein so häufiger Name. Das kriegen wir schon raus. E-F-G. Da ist er ja. Jedenfalls haben wir in unserer Kartei nur einen Herrn namens Goldblum. Er lebt also noch. Ja. Aber Sie verstehen, seine Adresse darf ich Ihnen nicht so einfach geben. Sie müssten schon einen handfesten Grund haben. Er hat mir geholfen damals, als ich aus England zurückkam. Ich glaube, ich kenne Sie. Sie sind Herr Kuhn, nicht wahr? Ja. Ich glaube, Herr Goldblum nimmt es mir nicht übel, wenn ich Ihnen seine Anschrift gebe. Er wohnt im Altenheim Spätes Glück in Niendorf. Ich fürchte, es geht ihm nicht so gut. Ich wusste doch, Sie kommen wieder. Herr Bender, wie lange bleiben denn die beiden Herren noch im Archiv? Herr Carsten hat gesagt, bis heute Abend. Wann kann ich alle Akten sehen? Eigentlich nicht. Jedenfalls nicht die, die kopiert werden sollen. Die beiden Herren haben es eilig. Und wenn Sie mich mal kurz hineinsehen lassen. Es kann ja nicht alles auf einmal kopiert werden. Schon, aber die Akten werden von einer Firma kopiert und die holt heute Abend alles ab. Offen gesagt bezweifle ich, dass die beiden Herren von der Finanzbehörde sind. Wie kommen Sie denn darauf? Mich hat sogar jemand vom Büro des Hamburger Finanzsenators angerufen. Ich weiß nicht, Herr Dr. Stachelmann, wenn wir uns nicht schon so lange kennen würden. Was wollen Sie? Ich bin Kohn. Ich will dich besuchen. Muss mit dir reden. Kohn. Ich habe ein paar Kohns gekannt. Einige gingen ins Gas, einer kam zurück aus England. Du bist der aus England, ja? Ja. Komm her, Kohn, setz dich. Nimm dir deinen Stuhl. Kennst du einen Enheim? Ich hab's in der Zeitung gelesen. Wenn ich noch gekonnt hätte, ich hätte einen Freudentanz aufgeführt, ja. Aber warum fragst du mich das? Mein Vater hat den Namen genannt. Damals. War er auch ein Opfer von Enheim? Weiß ich nicht. Als die Leute kamen, um uns das Haus abzunehmen, ist kein Name gefallen. Die Enheims waren nie die Einzigen, die solche Sauereien gemacht haben. Was meinst du, Goldblum? Wer hat Enheim ermordet? Ein Gerechter. Es kann nur ein Gerechter gewesen sein, Kohn. Wer sonst? Ich dachte, du arbeitest im Archiv. Im Augenblick studiere ich das Berliner Nachtleben. Aha. Und in welchem Etablissement hast du diese Nacht verbracht? Ich glaube, es nennt sich Hotel Elvira. 300 Mark das Bett. Handtücher inbegriffen. Du nimmst mich auf den Arm. Überhaupt nicht. Die Nacht davor stand mein Bett in der Charité. Aber jetzt muss ich dringend los, Anne. Ich rufe dich wieder an. Was hast du denn jetzt wieder so dringend vor? Jetzt verfolge ich erstmal Service Copywriter. Wen? Einen roten Lieferwagen der Firma Service Copywriter. Ja, und wozu? Denen will ich heute Nacht einbrechen. Na, ja, dann viel Erfolg, du alter Spinner. Wir haben Sie seit Tagen erwartet, Herr Görner. Warum kommen Sie erst jetzt? Ja, ich kann doch nicht jedes Mal zur Polizei, wenn ein Fahrgast in mein Taxi steigt. Wir machen Ihnen ja keinen Vorwurf, also nochmal. Der Mann ist am Flughafen in Ihr Taxi. Er hat seine Tasche in den Kofferraum gelegt. Wollte nicht, dass ich ihm helfe. Irgendwie war er jünger, als er aussah. Wie alt sah er denn aus? Über 70. Vielleicht sogar über 80. Er hatte aber sowas wie einen federnden Schritt. Und seine Stimme war jünger. Hatte was Scharfes. Knapp und genau. Er hat nicht gegrüßt, sich nicht verabschiedet. Kein Trinkgeld. Und Lederhandschuhe hat er getragen. Dünne, dunkle Lederhandschuhe. Fällt Ihnen zu dem Mann sonst noch was ein? Nee. Sie haben uns sehr geholfen, Herr Görner. Die Kollegin bringt Sie jetzt zu einem Zeichner, der erstellt ein Phantombild nach Ihren Angaben. Warum ist der Zeuge Stroh noch nicht hier? Ich habe schon vor 2 Stunden höflichst gebeten, diesen Herrn hierher zu kutschieren. Vielleicht hat der Mann mit dem grauen Jackett ja auch den Mercedes gefahren. Wie kommst du darauf? 2 Leute, die mit unseren Ermittlungen im Fall Holler zu tun haben, sind umgebracht worden. Könnte doch ein Plan dahinter stecken. Um Himmels Willen. Augenblick bitte. Hier ist die Mailbox von Josef Maria Stachelmann. Sie können nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Winter hier. Ruf mich an. Sofort. Was ist los? Ich habe versucht, Stachelmann zu erreichen. Der hat mich vor kurzem angerufen und mir von einem Mordanschlag auf ihn erzählt. Ich habe ihm nicht so richtig geglaubt. Das war ein Fehler. Oh, so eine Scheiße. So eine verfluchte Scheiße. Wenn es ein Anschlag war, wird es nicht bei einem bleiben. Copy Service Reiter. Ziemlich klappriger Bau. 7:05. Für 1 werde ich es nicht wagen können. Erstmal Werkzeug besorgen. Taschenlampe, Hammer, Stimmeisen. Eine starke Zange für den Zaun. Bei Ihrer ersten Zeugenaussage im Fall Kreimeier haben Sie zu Protokoll gegeben, der schwarze Mercedes schoss aus dem Wesseliring, er fuhr auf die Frau los, als würde er zielen. Ja, er wollte sie umbringen. Beschreiben Sie uns den Fahrer, Herr Stroh. Alter Knacker. Weiße Haare, hohe Stirn. Und ein gebräuntes Gesicht? Stimmt, wo Sie's sagen. Wie alt war der Mann? Ja, woher soll ich das wissen? Älter als 60. Bestimmt. Älter als 70? Ja. 80? Naja, also ich meine... Würden Sie ihn wiedererkennen? Weiß ich nicht. Kennen Sie den Herrn, der neben meiner Kollegin sitzt? Kann sein. Er sieht aus wie der Mann, der mit der Frau geredet hat, bevor der Mercedes, also beschwören würde ich das nicht, nicht? Aber er könnte... Er war's. Sie haben gute Augen, Herr Stroh. Ich zeige Ihnen jetzt ein Phantombild. Könnte das der Mann gewesen sein? Das war er. Kein Zweifel. Niemand zu sehen. Erstmal ein Loch in den Zaun. Und dann durch. Vorhängeschloss an einem Schließbügel. Regale, überall. Und dazwischen Fotokopierer. Das wird es sein. Besteller Peter Carsten. Finanzbehörde. Hamburg. Georg Fockfall 11. NS3. 1-2013. 19. April 1941. SA-Standartenführer Robert Enheim. Ein SS-Obergruppenführer Polen. Mir ein Haus und ein Grundstück abzunehmen, das ich legal erworben habe von einem Juden, der nach dem Osten verreist ist. Bist du noch ganz bei Trost, Stachelmann? Du kannst jetzt keine Akten studieren. Du musst kopieren. Gibt es noch einen, der für Gerechtigkeit sorgt? Keine Täterschutzveranstaltungen. Keine Verjährung. Kein Mangel an Beweisen, sondern Strafe. Auge um Auge. Erst wenn Holler allein ist, so allein wie ich, herrscht Gerechtigkeit. Wer hat Enheim getötet? War es Holler? Enheim war ein Schwein, hat den Tod verdient. Und Holler nicht weniger. Und wenn der andere sich auch an Holler rächt. Ich muss verhindern, dass er stirbt, bevor ich sterben darf. Holler muss leben. Lange. Ulrike Kreimeier und Norbert Enheim sind von demselben Mann ermordet worden. Das wissen wir jetzt. Vielleicht hat er auch was zu tun mit dem Anschlag auf Stachelmann. Und vielleicht auch was mit dem Fall Holler. Wenn der Alte der Mörder ist und er vom Flughafen abgeholt worden ist, dann ist es doch möglich, dass er nach seinen Morden wieder weggeflogen ist. Wenn das der Fall ist, dürfen wir ihn zwischen Peking und Honolulu suchen. Taut? Das stimmt mich richtig optimistisch. Spreche ich mit der Mordkommission? Ja. Bearbeiten Sie die Fälle Holler und Enheim? Ja. Schützen Sie Holler. Er wird sonst umgebracht. Wie Enheim. Wer sind Sie? Einer, der weiß, dass Holler in Gefahr ist. Februar 1941. Brief des SA-Standartenführers Robert Enheim, Wirtschaftsberater der NSDAP-Gauleitung Hamburg an Pohl, Chef des SS-Hauptamtes. Bitte Sie, verehrter Kamerad Pohl, den Aufenthalt des Juden Zucker herauszufinden, dem bestätigen zu lassen, dass sich dessen ehemaligen Besitz Grindelallee 53a in Hamburg rechtlich einwandfrei erworben habe. Und zwar vor dem 8. November 1938. Die Dokumente, die diesen Kauf bestätigen, habe ich angefügt. Wenn Sie, verehrter Kamerad Pohl, den Juden Zucker zu einer Bestätigung veranlasst haben, dann schicken Sie diese bitte an die Finanzbehörde Hamburg zu Hennes Oberscharführers Schirmer, dem er seine Hilfe angeboten hat für den Fall, dass ich den rechtlich einwandfreien Erwerb des Anwesens Grindelallee 53a nachweisen kann. Wenn ich dies nicht nachweisen kann, fällt das Besitztum an die Finanzbehörde bzw. das Deutsche Reich und mir droht der Verlust des Kaufpreises. Schreiben des Hauptamtes SS-Gericht an Pohl, Juli 1943, in dieser Sache Rücksprache gehalten mit dem Reichsführer SS, ist zu der Entscheidung gekommen, das Verfahren gegen den Sturmbannführer Holler, die Hauptscharführer Ammann, Meyer und Grote sowie weitere Kameraden einzustellen. Stahlmann. Winter, wo bist du? In meinem Hotel. Komme gerade von einem Einbruch. Soll ich dir sagen, wo? Red keinen Scheiß. Hast du dem Berliner Kollegen alles erzählt über den Anschlag auf dich? Ein Anschlag? Hat's doch nie gegeben. Jetzt sei nicht beleidigt. Wir suchen einen älteren Mann mit einem grauen Jackett. Und weißen Haaren, der Typ ist außerdem Sonnenanbeter. Du, den habe ich auch schon bemerkt. Jetzt stell dich nicht so an. Tut mir leid, ich habe mich geirrt. Heißt der ermordete Makler Norbert Enheim? Und hatte sein Vater den Vornamen Robert? Warum willst du das wissen? Der Präsident tobt, wenn er auch nur riecht, dass du dich weiter in unseren Fall einmischst. Stell dich nicht so an, das sind doch keine Staatsgeheimnisse. Enheim und ein paar SS-Kameraden haben also Juden um ihr Eigentum gebracht. Eigentum, das der Staat für sich beansprucht. Judeneigentum ist Feindvermögen und das ist von Staats wegen einzuziehen. Also wendet sich die Finanzbehörde an das SS-Gericht, wirft Enheim und Konsorten Korruption und Bereicherung vor. Nach Intervention von Pohl und Reichsführer SS Himmler wird das Verfahren niedergeschlagen. Genau das versuche ich seit Jahren im Seminar zu erklären. Die Hauptbedrohung für die Juden bis zum Beginn ihrer Ausrottung waren nicht die SA-Horden, die Gestapo mit ihren Folterkellern, die Gerichte mit ihren Rasseschande-Urteilen. Die Hauptbedrohung waren die Finanzämter. Der Beamten, die mit Federstrich Existenzen vernichtet haben. Vor dem Mord stand die Ausplünderung. Und nach dem Krieg hielten sich die Finanzbeamten weiter an das Gesetz. Wo bleibt der Besitz der Menschen, die eingesperrt und umgebracht wurden? Und warum durften diese Nazis nach 1945 ihre Beute behalten? Obwohl sie nach dem Wiedergutmachungsgesetz Pflichtige waren, also Leute, die Besitz anzeigen mussten, den sie in der Nazizeit von Juden erworben hatten. 1988 verlängert der Bundestag die Schutzfrist für Finanzamtsakten. Sonst wäre der braune Morast aus den Kellern der Finanzverwaltungen auf die Straße gequollen. Es ist so. Stahlmann. Er heißt Robert. Woher weißt du das? Robert Enheim war bei der Hamburger Gestapo. Und mein alter Oberleutnant in der Wehrmacht und Hitler-Fan. Was sagt uns das? Dass die Lösung deiner Mordfälle in der Vergangenheit zu suchen ist. Quatsch! Wir stecken zwar fest, aber da ist ein Licht am Horizont. Da gibt es Makler, die an Holler ihre Firmen verkauft haben. In allen Fällen scheint es Zoff gegeben zu haben. Oder würdest du dir ein paar hunderttausend Mark freiwillig wieder abknöpfen lassen? Einer der Makler ist ausgerastet. Das erklärt nicht den Mord an Enheim. Vielleicht ist er aus der Reihe getanzt. Wenn du meinst. Wie heißen die anderen Makler? Helmut Fleischer, Karl Marquardt, Otto Grote, Otto Prugate, Johann Peter Meyer, Ferdinand Meiser, Gottlob Ammann. Und du bist sicher, dass ich dir nicht helfen kann? Auf jeden Fall ist sich unser Präsident ganz sicher. Wenn ihr meint. Ich bin der Sache näher als die Polizei. Sie wollen meine Hilfe nicht. Der Polizeipräsident ist ein karrieregeiler Idiot und seine Untergebenen sind Ochsen. Mein Rücken. Ich hätte vor der Fahrt nach Weimar mehr Tabletten nehmen sollen. Jetzt konzentriere dich erstmal auf die Straße. Der Berliner Ring ist nicht so ohne. Der Alte hinter mir im silbergrauen Opel hat weißes Haar. Du siehst gespenstisch, Stahlmann. Guck nach vorn, nicht dauernd in den Rückspiegel. alle bei der Hamburger Gestapo. Und alle Immobilienmakler nach dem Krieg. Und dann fahr schon vorbei. Wie langsam soll ich denn noch? Er will nicht. Klebt hinter mir wie eine Klette. Hält weiter seinen Abstand. Mal sehen. Jetzt steigt er auch aufs Gas. Bloß Gas. Was für ein Wort. Da vorne, ein Rastplatz. Gleich wissen wir mehr. Er fährt mir nach. Was will er von mir? Und woher weiß er, dass ich hier bin? Nur keine Panik jetzt. Wer weiß von meiner Reise, den Recherchen in Berlin und Weimar? Boming, Anne, Frau Breuer. Habe ich was im Seminar erzählt? Nein. Meine Eltern, ja. Moment mal. Holla. Ich habe es Holla erzählt. Er fährt mir nach. Kein Zweifel, er verfolgt mich. Und jetzt? Wenn es Holla ist, der meine Recherchen fürchtet, hat er einen Grund, mich zu töten? Blödsinn. Holla ist Ende 40, Anfang 50. Er kann in den Akten nicht auftauchen. Aber sein Vater, der war bei der Gestapo, hat Himmler und Pohl in Bewegung gesetzt, um zu behalten, was er Juden geraubt hatte. Und nun sind zwei von seinen Enkelkindern tot und seine Schwiegertochter ermordet, wie Robert Einheims Sohn und dann noch diese Polizistin. Doch bei mir hat man es versucht. Wenn alle diese Fälle zusammenhängen, bin ich das nächste Opfer. Dann wartet in Weimar der Tod. Ein zweites Mal wird er es nicht vermasseln. Jetzt heißt es, kühlen Kopf bewahren. 500 Meter nächste Ausfahrt, Belitz. Vor mir zwei Lastwagen. Hinter mir die Überholspur. Frei. Das ist die Chance. Stachmann, zieh am ersten LKW vorbei, klemm dich in die Lücke. Und wenn die Ausfahrt kommt, dann nichts wie los. Sterling? Josef. Kann ich zu dir kommen? Für ein paar Tage? Ist was passiert? So kann man es sagen. Du hörst dich krank an. Ich bin gesund. Sogar noch am Leben. Hattest du einen Unfall? Ich hatte einen Einfall und der bringt mich jetzt in Schwierigkeiten. Wo bist du? In einem Kaff irgendwo in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt. Komm. Und Boming? Und der Kongress? Ja, das kriege ich schon hin. Mein Gott, wie siehst du denn aus? Komm erst mal rein. Ich will Klartext reden, Herr Holler. Sie wissen etwas über die Morde und Sie verheimlichen es. Ich hoffe, ich verstehe Sie falsch. Sie verstehen mich richtig. Sie haben sich Feinde gemacht durch Ihre Geschäftspraktiken. Einer Ihrer Geschäftspartner fühlt sich über den Tisch gezogen. Er will sich rächen. Und zwar so, dass er möglichst viel davon hat. Und? Bevor einer aus Rache drei Menschen tötet, sendet er Signale. Vielleicht haben Sie zu dem Zeitpunkt, als der Mann die Zeichen sandte, nicht darauf geachtet. Aber ich nehme Ihnen nicht ab, dass Sie in den vergangenen Jahren nicht jede Nacht darüber nachgedacht haben und dass Sie beim Nachdenken nicht wenigstens eine Idee bekommen haben, wer es sein könnte. Sie halten mich also für einen Mittäter? Nicht im strafrechtlichen Sinn. Aber Sie sind tiefer in die Sache verwickelt, als Sie es zugeben. Haben Sie noch eine Frage? Nicht, dass Sie nachher wieder behaupten, ich hätte etwas zu verbergen. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ja, was glauben Sie denn? Natürlich liege ich nachts wach und überlege, wer mir sowas antut. Aber ich habe in all den Nächten den Mörder nicht gefunden. Und bisher dachte ich auch, das wäre Aufgabe der Polizei. Aber vielleicht gelingt es ja mir, ihn zu finden, wenn er vor mir steht und auch mich umbringt. Immerhin haben Sie sich damit für eine Variante entschieden. Was meinen Sie damit? Sie glauben, der Mörder will Ihre gesamte Familie töten. Sie eingeschlossen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Ach ja? Der Mörder tötet Ihre gesamte Familie, ausgenommen Sie. Sie sollen für den Rest Ihres Lebens Angst haben, dass es auch Sie erwischt. Wir können Sie nicht für den Rest Ihres Lebens schützen. Sie sollten sich im eigenen Interesse durchringen. Sagen Sie uns, was Sie überlegt haben. Es muss einer dieser Makler sein. Einer von denen, die Sie mit Rückerstattungsforderungen beglückt haben? Ja. Ich weiß aber nicht, wer. Grote, Meier, Ammann, Prugate. Sie können uns nicht erzählen, Sie hätten keinen Namen im Kopf. Ich hatte Inheim im Verdacht. Der ist ja nun tot. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Und jetzt glauben Sie, ich hätte ihn umgebracht? Es wäre hilfreich, Sie hätten ein Alibi. Ich war in Berlin. Geschäftlich. Frau Mendel wird Ihnen die Daten geben. Haben Sie noch Fragen? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann gab es in Hamburg Nazi-Funktionäre, die die Entjudung der Wirtschaft als Privatangelegenheit begriffen haben. Nach dem Krieg haben sie ihre Beute gerettet und sind seit ihres Lebens geachtete Bürger dieser Stadt gewesen. Ja. Und jetzt? Was willst du tun? Hast du ein Telefonbuch? Mal schauen, wer von diesen ehrenwerten Herren noch unter den Lebenden weilt. Fangen wir an mit A. Ich mach mit. Besser nicht. Reicht ja, wenn einer auf die Gleise geschubst wird. Besser doch. Du stolperst so gerne. Da ist er ja. Ja? Spreche ich mit Herrn Ammann? Und mit wem spreche ich? Entschuldigung. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Dr. Stachelmann. Was wollen Sie von mir? Ich sitze mit meiner Kollegin in einer Recherche zur Hamburger Stadtgeschichte im Auftrag der Universität. Wir befassen uns zurzeit mit dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben doch damals in der Stadtverwaltung gearbeitet. So kann man das sagen. Aber ich wüsste nicht, was ich Ihnen erzählen sollte. Mir hat da jemand was anderes erzählt. Quellenschutz. Ich bin nicht interessiert. Ja? Dr. Stachelmann nochmal. Entschuldigen Sie, unser Gespräch wurde getrennt. Das Wichtigste hatte ich vergessen. Ich habe hier ein Dokument, in dem ein SS-Hauptscharführer Ammann eine Rolle spielt. Das sind Sie doch, oder? Sie wollen doch bestimmt nicht in der Zeitung lesen, dass ein ehemaliger SS-Hauptscharführer Ammann genauso in Lebensgefahr schwebt wie ein gewisser Herr Enheim, dessen Vater Standartenführer der SA war. Wir möchten Sie gerne besuchen. Geht es heute Nachmittag? Kommen Sie um 2. Die Adresse steht im Telefonbuch. Wollen Sie uns nicht ein bisschen was erzählen vom Krieg? Was soll ich da erzählen? Wie Sie Ihre Feinde, die Juden, bekämpft haben. Die Juden waren nicht meine Feinde. Jedenfalls nicht die meisten von denen, die in Deutschland lebten. Aber die im Ausland. Boykottiert haben sie uns. Von Anfang an gehetzt gegen das neue Deutschland. In Amerika, in England, überall auf der Welt haben sie geschrien, kauft nicht bei Deutschen. Da sind in Deutschland einigen die Sicherungen durchgebrannt. Man darf sich nicht wundern, wenn man jahrelang auf einem Volk herumtrampelt. Denken Sie nur an Versailles. Wegen Versailles haben sie Juden ihr Eigentum abgenommen? Das war Feindvermögen. Das war Göring mit seinem Vierjahresplan. Der Führer wollte die Juden aus Deutschland raushaben. Wir haben doch alle gehen lassen, die gehen wollten. Aber die meisten habt ihr umgebracht. Das ist nicht bewiesen. Und ich habe nichts zu tun damit. Wir von der SS haben den Befehlen des Führers gehorcht. Und Himmler hat darauf geachtet, dass keiner über die Stränge schlägt. So genau scheint der Reichsführer ja nicht hingeschaut zu haben. Oder wie erklären Sie sich, dass Sie sich nicht vor dem SS-Gericht verantworten mussten? Das hatte nur einen Grund. Ich habe das Haus und das Grundstück legal gekauft. Man kann ja gegen uns sagen, was man will. Aber wir haben auf Sauberkeit geachtet. Sie haben an Holler verkauft. Woher wissen Sie das? Unsere Akten enden nicht mit 45. Kann man sagen, Holler und Sie gehörten einer Gruppe an? Dienstlich hatten wir nicht viel miteinander zu tun. Das meinte ich nicht. Hatten Sie außerhalb des Dienstes miteinander zu tun? Wir haben uns ab und zu im Polizeisportverein getroffen. Und wer gehörte noch zu dieser Gruppe? Gruppe. Sie übertreiben das. Grote, Enheim, Holler, Prugate. Vielleicht gefällt Ihnen Freundeskreis besser? Ich habe möglicherweise Ihren Namen nicht richtig verstanden. Stachelmann, stimmt das? Ja. Kennen Sie einen Paul Stachelmann? Dann haben Sie bestimmt vergessen, diesen Namen anzuführen, als Sie die Mitglieder unseres, wie sagten Sie so schön, Freundeskreises aufgezählt haben. Was, Ihr Onkel? Ihr Vater? Ja, keine Antwort ist auch eine Antwort. Manchmal holt einen die Wahrheit im falschen Moment ein, Herr Dr. Stachelmann. Es war Krieg, guter Mann. Das heißt, es geht um Ihren Arsch. Jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde. Krieg ist ein Lebensgefühl. Er hat Generationen geprägt. Und dann kommt so ein Wirtschaftswunderzögling und will unser eins aufklären. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich die Judengeschichte. Ich warte schon darauf. Wir gehen. Ich sag's nochmal, auch wenn Sie es nicht kapieren, Krieg ist ein Lebensgefühl. Die Juden waren unsere Feinde, entweder Sie oder wir. Sie haben uns den Krieg erklärt und wir haben uns verteidigt. Es war kein Krieg, als Ihr Nazi-Freundeskreis Juden beraubt hat. Den Krieg haben Sie später angefangen. Grüßen Sie Paul von mir. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Es ist dein Vater. Dafür kannst du nichts. Der Jeep. Ich kann ihn nun steuern. Aus über 100 Metern. Ich hoffe nur, das Kindermädchen bleibt verschont. Sie haben Sonne angekündigt für morgen. Es wird trocken sein und warm. Das ist gut. Der Kleine wird in seinem Garten spielen wollen. Heute Nacht schiebe ich den Jeep durch die Hecke. Und morgen. Morgen ist es soweit. Schau mal, lag im Seminar. Bundesarchiv, Rundschreiben an Benutzer. Leider können wichtige Bestände auf unabsehbare Zeit nicht mehr genutzt werden. Durch einen bedauerlichen Zufall oder ein Verbrechen? Ist die Kopierfirma, der das Bundesarchiv die Kopieraufträge der Benutzer übertragen hat, niedergebrannt? Und mit ihr zahlreiche Aktenbestände. Interessant, was? Könnte mich erschießen dafür, dass ich nicht mehr Akten kopiert habe. Hätte zu viel Schiss. Ich hätte mich nicht mal getraut einzubrechen. Dein grüner Ordner. Hier ist es. Stellenplan Stapo-Leitstelle Hamburg. Stand 16. April 1941. Holler, Grote, Brugate, Fleischer, Meier, Meiser. Du hast es geahnt. Und wo ist Enheim? Er fehlt in diesem Organigramm. Der war nicht bei der SS oder der Gestapo, der war bei der Gauleitung. Und Sie hatten einen im Finanzamt sitzen, der Ihnen geholfen hat. Rosenzweig. Fuhlentwiete 24, 2370 Reichsmark. Goldblumen, Laufgabenbrei. Bronstein, Grindelberg 36, 2000. Maler, Hohe Luftchaussee 16a, 3500. Meier, Mittelweg 93, 800 Reichsmark. Ich kann die Schrift nicht lesen. Das hier? Oberscharführer Schirmer anrufen, 3 Ausrufezeichen. Kohn, 3 Ausrufezeichen. Rosenzweig, Bronstein. Gibt's die Leute noch? Wir gehen zur jüdischen Gemeinde. Die sollten die Überlebenden kennen. Hoppla, da ist ein Blatt runtergefallen. Meine schriftlichen Notizen. Hallers Schrift? Guck mal, hier. Stachelmann, KV-Dienst verpflichten. Dahinter ein Haken. Und wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin Historiker und forsche nach dem Verbleib von Hamburger Juden im Dritten Reich. Goldblum, Maler, Rosenzweig, Kohn. Ich hoffe, die Namen sagen Ihnen etwas? Josef Goldblum lebt in einem Altenheim. Es hat einen albernen Namen. Spätes Glück. Auch Herr Kuhn lebt noch. Die anderen sind in den Osten deportiert worden. Theresienstadt, dann Treblinka oder Auschwitz. Josef Goldblum hat sich versteckt, bis die Briten die Stadt besetzt haben. Er war noch ein Kind, keine Ahnung, wie er sich durchgeschlagen hat. Er erzählt niemandem davon. Leopold Kuhn war in England seit 1939 mit einer Kinderverschickung. Er ist Anfang 50 zurückgekommen. Bei uns hat er sich kaum blicken lassen. Eigentlich darf ich Ihnen das alles nicht erzählen. Aber Sie brauchen es ja für eine wissenschaftliche Arbeit. Wissen Sie, sonst interessiert sich keiner für uns. Ab und zu führen Sie den Herrn Spiegel irgendwo vor. Und damit hat es sich. Wieder was getan für schlechte Gewissen. Ob Sie mir die Adresse von Herrn Kohn geben könnten? Das darf ich nicht. Ich habe Ihnen schon zu viel erzählt. Sind Sie Herr Goldblum? Wollen Sie mir einen Heiratsantrag machen? Ja, später vielleicht. Ich habe also Chancen. Jeder hat Chancen. Und sehen Sie, sollten mich nicht überblättern. Wir kommen von der Universität. Wir sind Historiker. Wir wollen möglichst alle Hamburger Juden finden, die das Dritte Reich überlebt haben. Und dann brauchen Sie nicht lange zu suchen. Kennen Sie noch welche? Warum gehen Sie nicht zur jüdischen Gemeinde? Die haben uns zu Ihnen geschickt. Das glaube ich nicht. Die werden nicht mal einen zu meinem Grab schicken. Kennen Sie Leopold Kohn? Vielleicht. Er hat auch überlebt. Möglich. Wissen Sie, wo er wohnt? Das steht im Telefonbuch. Wenn Sie so mürrisch sind, will ich Sie nicht heiraten. Sie würden mich auch nicht heiraten, wenn ich lustig wäre. Wir kommen so nicht weiter. Und wenn wir uns einen Haftbefehl gegen Holler besorgen? Puh, wie willst du den denn kriegen? Hast recht. Wir drehen uns im Kreis. Trotzdem. Ich finde, wir fahren jetzt nochmal zu Grote. Und wenn der uns nicht weiterbringt, gehen wir zu Taut und sagen, dass wir die Ermittlung gegen die Wand gefahren haben. Und dann reden wir nochmal mit deinem Historiker, Spezi. Wenn er nicht inzwischen unter der U-Bahn gelandet ist. Wollen Sie sich keine Notizen machen? Sehen Sie, Herr Kohn, Frau Derling und ich, wir werten das Gespräch später aus. Und dann, hoffe ich, dürfen wir wiederkommen. Kommen Sie nicht ein bisschen spät mit Ihrem Projekt? Die meisten, die überlebt haben, sind tot. Da haben Sie recht. Wo waren Sie denn zur Zeit der NS-Diktatur? Kindertransport. Vielleicht haben Sie davon gehört. Ja. Kurz vor dem Krieg wurden ein paar tausend Kinder nach England gebracht. Die Eltern wollten die Engländer aber nicht haben. Kinder sind ja so süß. Und wann kamen Sie zurück? Spät. Erst 1951. Niemand aus meiner Familie hat überlebt. Beinahe wäre ich in England geblieben. Und dann, als Sie wieder in Deutschland waren? Es hat mich gequält, in Hamburg zu sein. Alles tot. Die Stadt zerstört. Und die Nazis fast schon wieder oben auf. Die Polizisten, die meine Leute zu den Zügen in den Osten gebracht haben, saßen wieder in den Revieren. Die Finanzbeamten, die uns ausgeplündert haben, erhoben weiter Steuern. Die Staatsanwälte und Richter, die unser einen wegen Rassenschande in die Zuchthäuser geschickt haben, wenn ein braver Arier uns verpfiffen hatte, waren nun die Hüter des Rechtsstaates. Und die Aasgeier, die uns unser Eigentum für ein Taschengeld oder gar nichts abgenommen hatten, verwandelten sich in die Kapitäne des Wirtschaftswunders. Entschuldigung. Ich spreche zum ersten Mal seit vielen Jahren darüber. Ja, aber es gab doch wieder Gutmachungskammern. Seine Ansprüche musste man bei den Finanzämtern anmelden. Also bei denen, die ein Vorjahr ausgenommen hatten. Wenn die nicht wollten, konnte man sein Recht einklagen. Aber man musste seine Ansprüche beweisen. Ich konnte das nicht. Jedenfalls nicht in den Augen des Gerichts. Ich hatte keine Unterlagen. Und das Grundbuchamt? Das war abgebrannt. Das Finanzamt hat mir gesagt, das Gleiche sei mit den Steuerunterlagen passiert. Und jetzt finden Sie mal jüdische Zeugen. Für Ihren Enkel? Was? Der Jeep. Das ist nur der Karton. Der ist leer. Aber Sie haben die Fernbedienung noch hier. Sogar mit Teleskopantenne. Ja, den muss ich ihm noch... Wie alt ist denn Ihr Enkel? 14. Nein, er ist 13. Der Sohn Ihrer Tochter oder Ihres Sohns? Gehen Sie. Gehen Sie jetzt bitte. Wann dürfen wir mit dem Formular wiederkommen? Gehen Sie. Kommen Sie nicht wieder. Sachen gibt's. Hast du seine Augen gesehen? Nein. Ja, natürlich. Was ist? Gehen wir nicht. Ich warte hier. Ich will wissen, was Kuhn jetzt macht. Ach, du spinnst. Ich gehe nach Haus und mach mir was zu essen. Für wen ist bloß der Jeep? Mit dieser riesigen Fernbedienung. Konzentrier dich, Stachelmann. Lass seine Haustür nicht aus den Augen. Seine Augen. Er hatte die Augen eines Irren, eines Amokläufers. Da, er verlässt das Haus. Mit einer Plastiktüte in der Hand. Jüdische Gemeinde Hamburg. Hier ist nochmal Stachelmann. Entschuldigen Sie, ich habe noch eine wichtige Frage. Ja? Wann ist Frau Kohn gestorben? Sie meinen die Frau von Leopold Kohn? Ja. Er hatte keine. Und wo leben seine Kinder? Sagen Sie, Herr Stachelmann, Sie stellen ja komische Fragen. Herr Kohn hat da was angedeutet. Ich wollte ihm nicht zu nahe treten. Er hat keine Kinder, soweit wir es wissen. Aber fragen Sie ihn doch selbst. Das werde ich tun. Danke. Und auf Wiederhören. S-Bahnhof Kleinflottbeck. Kohn steckt aus. Hier war ich doch schon mal. Genau. Mit Winter. Als sie zusammen bei Holler. Holler. Kohn bleibt stehen. An einer Baustelle vor Hollers Villa. Versteckt sich hinter einem Bauwagen. Er beobachtet Hollers Garten. Schau mal, warum? Ein Jeep. Greift in die Plastiktüte. Zieht die Fernbedienung heraus. Ein roter Jeep. Was hat er vor? Ist der für mich? Der Jeep fährt auf den Jungen zu. Oh Gott, er wird doch nicht... Kohn, nein, nicht. Was machen Sie denn? Nein, nicht. Lassen Sie. Kohn. Das ist doch nicht... Sehen Sie, da. An Hollers Gartentor. Holler? Weißes Haar. Hermann! Sonnengebräuntes Gesicht. Holla! Graues Jackett. Ich hab nicht gewusst, dass er noch lebt. Mein Maybach. Rot. Von Vater. Er hat ihn zu... Einen Krankenwagen, schnell, in die Holztwiete. Hermann Holla? Ich denke, der ist tot. Folgen Sie dem Taxi, schnell. Wir waren wohl zu oft im Kino. Ich hänge an meinem Führerschein. Mehr als an meiner Frau. Wo wollen Sie hin? Was ist denn mit Ihnen? Ich fahre Sie jetzt zum Flughafen Fuhlsbüttel, wenn es recht ist. Das ist eine schöne, lange Tour. Ich will nicht mehr. Das würde ich an Ihrer Stelle nochmal überlegen. Ich habe nämlich über Funk mitgekriegt, dass mein Kollege mit dem Herrn zum Flughafen fährt. Und ich denke... Sie haben mit dem alten Herrn was zu bereden. Fahren Sie, schnell. Nur mal sachte, Rasen nützt gar nichts. Ich kenne da ein paar Schleichwege. Mordkommission Kowalski? Geben Sie mir Kommissar Winter, schnell. Kommissar Winter ist nicht im Haus. Worum geht's? Ich verfolge einen Mörder. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen und Ihren Standort. Josef Maria Stachelmann, ich sitze in einem Taxi. Wir fahren zum Flughafen. Wir folgen Hermann Holler. Wer ist Hermann Holler? Der Mörder! Und wen hat er umgebracht? Leopold Kohn! Und Sie sind Josef Maria Stachel? Ja! Ich informiere Kommissar Winter über Funk. Danke. Und keine Panik, Stachelmann. So schnell kommt er nicht weg. Muss ich einen Flugschein kaufen oder umbuchen? Also muss er erst zum Schalter. Da, in der Schlange. Was ist seine Chaosjackett? Er dreht sich um. Das hat er mich erkannt. Bleiben Sie stehen, Holler! Verdammt schnell für einen alten Mann. Polizei! Bleiben Sie stehen, Holler! Gib's auf! Der Parkplatz ist umstellt! Jetzt hebt er die Pistole. Deckung, Stachelmann. Bleiben Sie stehen! Nein. Es steckt sie in den Mund. Kommen Sie rein, wir sprechen gerade über Sie. Sie haben unseren Fall gelöst, soweit sich dieser Fall überhaupt lösen lässt. Was ist mit dem Jungen, dem Kindermädchen? Sie haben beiden das Leben gerettet. Kohn ist tot. Er war ein Serienmörder. Er hat 3 Mitglieder der Familie Holler auf dem Gewissen. Leopold Kohn ist kein Mörder im üblichen Sinn. Er hat getötet aus Verzweiflung. Er ist zuerst Opfer. Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Hermann Holler, Helmut Fleischer, Karl Marquardt, Otto Grote, Otto Prugate, Johann-Peter Meyer, Ferdinand Meiser, Gottlob Ammann waren Mitarbeiter der Hamburger Gestapo. Norbert Enheim ein hohes Tier in der Gauleitung der NSDAP. Sie alle zusammen haben Juden ausgeraubt und die Beute unter sich verteilt. Wenn alles geklärt war, hat man den Juden den Deportationsbefehl geschickt. Und die Schutzpolizei hat dafür gesorgt, dass alle Opfer die Fahrt in den Osten auch angetreten haben. Anschließend hat ein gewisser Schirmer, ihr Verbindungsmann in der Finanzverwaltung, auch der war im Schwarzen Orden, dann dafür gesorgt, dass alle Unterlagen vernichtet wurden. Schirmer war übrigens auch nach dem Krieg noch ein hohes Tier in der Finanzverwaltung. Erst Ende der 70er ist er in Pension. Die Verbindung zu seinen Ordensbrüdern hat er nie abreißen lassen. Mir hat er 2 Typen ins Berliner Bundesarchiv vorausgeschickt, mit allen Papieren und so. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, bedeutet das, es gibt in Hamburg noch immer Immobilien, die Leuten gehören, denen sie nicht gehören sollten. Zum Beispiel einem Maximilian Holler. Dem haben sie nichts bewiesen. Und ich wüsste auch nicht, wie man das hinkriegen sollte. Er hat die Beute seines Vaters geerbt. Und was ist mit Ulrike? Ich nehme an, sie hat Holler eine Frage gestellt, die ihn panisch werden ließ. Vielleicht hat Holler sie auch nur so verstanden, als sei sie ihm auf der Spur. Hermann Holler hat unter falschem Namen auf Mallorca gelebt. Wenn es gebrannt hat, ist er hergeflogen und hat die Sache im Gestapo-Stil geklärt. Noch gestern hat Holler Junior mit ihm telefoniert. Wir haben das überprüft. Wir können ihm nichts anhängen. Es ist eine Sauerei. Eine Riesensauerei. Du bist gekommen. Das ist gut. Ich denke, du hast nun verstanden, was ich dir bei unserem letzten Gespräch gesagt habe. Ganz und gar. Das ist so etwas wie die Handakte des Sturmbannführers Hermann Holler. Da stehen viele Leute drin. Gestapo-Beamte, Finanzbeamte, Polizeibeamte. Ach. Und du? Stachelmann KV-Dienst verpflichten. Dahinter ein Haken. Du musstest nicht an die Front. Und dafür hast du etwas getan. Für Holler. Soll ich euch einen Wein bringen? Ich sollte nach Russland. Es ging abwärts, die Leute sind kapiert. Da kam dieser Gestapo-Mann, wir machen dich zum Polizisten, hat er gesagt. Du brauchst dich an die Front, dafür tust du uns hin und wieder einen Gefallen. Er hatte mich in der Hand. Du hast dafür gesorgt, dass ganz bestimmte Juden auf jeden Fall zum Transport gingen. Wenn ich auf diese Juden nicht aufgepasst hätte, hätte es ein anderer getan. Sie wären so oder so weggeschafft worden. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wärst du wahrscheinlich nie geboren. Mann ohne Makel. Hörspiel nach dem Roman von Christian von Ditfurth. Musik Mario Schneider und Cornelius Renz. Zweiter Teil. Stachelmann Michael Evers. Winter Christian Tasche. Anne Derling Michaela Steiger. Kohn Joachim Bliese. In weiteren Rollen Sabine Arnold, Marina Behnke, Christian Berkel, Wolfgang Kondrus, Christian Gaul, Gerd Grasse, Klaus Herm, Nina Huger, Rolf Hoppe, Elfriede Irrall, Deborah Kaufmann, Ingeborg Metschinski, Max von Pufendorf, Hans-Michael Rehberg, Peter Rühring, Gregor Schmidt-Branden, Hans Teuscher und Anjan Zollner. Ton Lutz Pahl. Technik Sabine Winkler und Hermann Leppich. Regieassistenz Markus Mohr. Bearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Deutschlandradio Kultur und Norddeutscher Rundfunk 2006.